Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 4, Jena, 19. Dezember 1790. Huber und Förster haben mir vor einiger Zeit Lust machen wollen, in Mainz ein Etablissement zu suchen, aber ohne eine ganz beträchtliche Verbesserung wäre dieses dermalen keine Partie für mich. Nach der Beschreibung sind es gar schlechte Kanäle, die man dabei gebrauchen muss, und ich würde mir fatale Verhältnisse dabei auf den Hals laden. Einer sehr ansehnlichen Besoldung zu gefallen, könnte ich mich schon einigem Zwang unterwerfen, aber wie gesagt, sie müsste sehr ansehnlich sein. Hier stehe ich mich doch, wenn ich das Kollegienlesen ganz als Nebensache traktiere, auf 500 Taler fixe Einnahme, und wenn ich 900 brauche, so habe ich bloß noch 400 zu erwerben. Will ich aber mehr Zeit und Mühe auf Vorlesungen wenden, so tragen mir die Kollegien so viel mehr, als ich an schriftstellerischen Einnahmen dabei einbüße. Dabei lebe ich hier ganz mein eigener Herr und ohne allen Zwang der Verhältnisse. Für eine jährliche Einnahme von 1200 Talern in Mainz würde ich übrigens gern mein hiesiges Etablissement hingeben. Indessen hoffe ich, dass gewisse Leute nicht ewig leben werden, und dann ist alles im Trockenen. In 12 Tagen reise ich mit meiner Frau und Schwägerin nach Erfurt, um 8 Tage dort zu bleiben. Mein Verhältnis mit Dahlberg wird immer fester und enger. Ich verspreche mir einmal überaus viel von einem näheren Umgange mit ihm. Er ist ein so reines, so edles und so geistreiches Wesen, wie ich wenig kenne, so ganz über jede Armseligkeit hinweg, voll Empfänglichkeit und Wärme für das Schöne, Wahre und Gute, und doch frei von Schwärmerei, frei geworden, denn er war nicht immer so. Mich freut, dass dir mein deutscher Plutarch gefällt. Gewiss ist dies die Arbeit, die auf mich wartet, wo alle Kräfte meiner Seele Befriedigung finden werden. Ich bin nun begierig, was Dahlberg dazu sagen wird. Er will mich nicht von der Poesie und besonders nicht von der dramatischen verschlagen wissen, aber beides wird sich recht gut vereinigen lassen. Göschen erwarte ich noch immer. Ich hoffe auch, dass er meine Vorschläge annehmen kann, und er hat ein ganzes Jahr Zeit, sich, wenn er will, durch Subskription zu decken. Lebe recht wohl und viel Glück zum heiligen Christ und Neujahr. Von Erfurt aus denke ich dir zu schreiben. Meine Frau legt noch einige Zeilen bei. Herzliche Grüße an Minna und Dorchen. Dein Schiller.